I'm junge Dame da hinten. Yeah! Sind wir mit dem Ruf? Leute, ihr könnt auch rückwärts fahren! Thank you. I started a Willkommen an Bord der deutschen Elektromeile. Wir machen lustige Elektromusik. Bum, bum, bum. Hey, Freunde, lasst uns lustige Elektromusik zusammen machen. Lustige Elektromusik. Das ist mein Leben. Herzlich willkommen und steigen Sie ein. Nehmen Sie einen Trip und seien Sie dabei. Seien Sie dabei. Seien Sie dabei. Ketamin. This autoscooter. Kilohertz, du rauscht. Er rauscht. Er ist berauscht vom Rauschen. Es gab einmal ein Junge, der war berauscht vom Rauschen. Berauscht vom Rauschen. Berauscht vom Rauschen. Ich rausche so gern. So gerne alle Kanäle zu. Na, alles gut, Alter. Wenn sich schon keiner mit mir unterhält, dann muss ich ja selber machen. Selbst ist der Mann, nennt sich das. We have the technology and we are using it. Lass mich doch, ach, ach. Autoscooter will ich fahren, denn ich bin ein Autoscooter-Boy. Autoscooter, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich bin und Rambo bin ich auch. Ich bin Rambo, Teil 1. Der mit dem Flitzebogen. Ihr habt doch alle nicht den Flitzebogen vergessen, oder? Den Rambo-Flitzebogen. Ich bin Rambo, Rambo, Rambo, ich schieße alle tot. Ich bin Rambo, ich schieße alle tot. Rambo, Rambo, Rambo, ich schieße alle tot. Ich lade nach und schieße. Und lade nach und schieße. Und wenn ich damit fertig bin, dann fahr ich Autoscooter. Ich bin ein Autoscooter. Willkommen auf einer Reise. Willkommen auf einer Reise nach Mittelerde. Heli down, down, down, down. Au. Au. Jetzt dreht er durch. Der Wolf im Manne kommt durch. Bombo. Junge, das kannst du doch nicht anziehen. Immer diese Löcher in den Hosen. Das geht doch nicht. Du konntest doch eine Fest. Stellung haben bei Onkel Richard als Metzger. Festanstellung. Thank you. scheiß Gay an. Ich bin ein Autoscooterboy. Ich bin so cool, wenn ich an dem Lenkrad dreh. Autoscooterboy. Autoscooterboy. Autoscooterboy. Autoscooter. Autoscooter. Autoscooter. Thank you.

Fahren auf der Autobahn. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Da ist Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz. Gott erhalt's. Hopfen und Malz. Gott erhalt's. Wollen wir Autoscooter fahren? Hopfen und Malz. Wollen wir Autoscooter fahren? Gott. Wollen wir Autoscooter fahren? Ja, klar, Mann. Wollen wir Autoscooter fahren? Ja. Wollen wir Autoscooter fahren? Ja, können wir machen. Wollen wir Autoscooter fahren? Ja, gerne. Ja, Muckel, das könnten wir machen. Muckel, das ist toll. Hau mal da rein. Und eine Currywurst essen. Hopp. Ja. Eins, gerne. Zwei. Cool. Hey. Ja, Autoscooter. Mit Scooter. Sprechen wir dann an. Scooter. Kennst du Scooter? Boom, boom, boom geht es. Ja, doch. Weißt du so? Bin ich boom, dabei. Boom, boom, boom. Da bin ich dabei. Ja. Ja, bin ich dabei. Ja, genau. Wir gehen jetzt noch. Ja. Scooter. Muckel auch? Muckel? Muckel, machen wir mit der Gitarre? Scooter! Seid ihr alle bereit? Seid ihr alle bereit? Utz, utz, utz! Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Welcher Tag? Was wollen wir trinken? Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Was wollen wir trinken? Was wollen wir trinken? Geh mit meiner Laterne, meine Laterne hier. Dort unten leuchten die Sterne und oben leuchten wir. Und oben leuchtet Kilohertz, leuchtet oben. Glücklich, nur das macht mich munter. Ich bin einer mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Rabimmel, rabummel, rabimmel, rabum, rabum, bum, bum, bum. Don't bogart the joy, my friend. Pass it over to me. Rabimmel, rabummel, rabum, bum, bum. mit meiner Laterne. Laterne. Meine Laterne, die geht mit mir. Meine Laterne. Aber ich hab einen in der Laterne. Ich hab so einen in der Laterne. Meine Laterne. Drauf an, wie lang nicht geduscht. Wir haben alle ne Currywurst. Komm nur drauf an, wie lang nicht geduscht. Wir haben alle ne Currywurst. Wir haben alle ne Currywurst. Wir haben alle ne Currywurst. Kommt immer drauf an, wie lang nicht geduscht. Currywurst. Lutsch meine Currywurst. Lutsch die Kugel rund. Currywurst am Morgen, Currywurst in der Nacht, Currywurst am Mittag und auch am Tag. Currywurst am Abend, Currywurst am Mittag, Currywurst am Mittag, Mittag, Mittag, Tisch. Currywurst. Ich bin ne Currywurst. Currywurst, Currywurst. Currywurst auf meinem Teller liegt. fliegen, die werde ich bald essen. Mit Rot-Weiß. Ich mag die Currywurst am liebsten. Mit Mayo und mit Ketchup. Ich hab. Ich bin der Sänger. Currywurst auf einem Teller, die esse ich dann noch schneller, weil ich der Sänger bin. Ich fahr Autoscooter, genau, und der Autoscooter fährt, der ist auch der Sänger, okay?